Man kann niemals jemand anderes gewesen sein. Warum der Aufstieg kein Ausweis einer gerechten Gesellschaft ist. Wir haben einen Jugendfetisch. Anti-Aging-Creams und die faltenlosen Gesichter der Models auf jedem Laufsteg dieser Welt zeugen davon. Wir finden es beneidenswert, wie Kinder die Welt sehen. Und wenn eine Schauspielerin älter ist als 45, dann darf sie nur noch senile Seniorinnen kurz vor dem Exitus spielen. Vor dem Tod haben wir Angst. Deshalb fetischisieren wir die Jugend, die Kinder, die Unverdorbenen, Frischfleischigen. Das heißt allerdings nicht, dass wir die Jugend auch gut behandeln. Im Gegenteil. Wer jünger als 25 ist und Hartz IV bezieht, der kann sich noch weniger Pflichtverletzungen leisten als ein älterer Arbeitsloser. Schon bei einem verpassten Termin war das Jobcenter lange berechtigt, ihm für 3 Monate das komplette Geld zu streichen, abgesehen von den Kosten für Unterkunft und Heizung. Wenn er einen weiteren Termin verpasst, dann muss das Jobcenter nicht einmal mehr die Kosten für Unterkunft und Heizung zahlen. Man bestraft Jugendliche also mit Obdachlosigkeit, wenn sie nicht das tun, was von ihnen erwartet wird.